Etwa von Sheikh Abdurrahman al-Sa'di angekommen, rahimahullah ta'ala, wo er sagt, Al-Ghayatu ila irsali rusul, en yakunu muta'in, yanqadu lahum al-mursalu ilayhim, fi jami'i ma'umiru bihi wa nahu anhu, wa en yakunu mu'azzimin, ta'zim al-muta'i min al-muti'a. Al-Ghayatu min irsali rusul, der Ziel, warum die Propheten geschickt worden sind zu uns. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala die Propheten geschickt? Warum? Darüber redet Sheikh Abdurrahman Sa'di rahimahu ta'ala, also in dieser Fatwa. Al-Ghaya, also der Ziel oder der Grund, wieso Allah die Propheten geschickt hat, en yakunu muta'in, damit man denen gehorcht. Das ist der Grund. Das ist der Grund. Das ist der Sinn. Stellt euch vor, Allah schickt einen Propheten, einen Rasul, einen Gesandten, um der Menschheit die Religion beizubringen, sie gehorchen ihm aber nicht. Er erzählt, sagt Allah, Allah hat euch das befohlen, Allah verbietet euch das, Allah will das von euch, aber jeder macht, was er will. Wo ist dann der Sinn? Versteht ihr mich, Barakallahu fik? Ja? Deswegen, wenn jemand sagt, ich glaube an Rasul, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallam der Gesandte Allahs ist, er gehorcht ihm aber nicht. Dieses Ashhadu anna Muhammad Rasulullah ist ungültig. Ist nur eine Lüge. Und derjenige, dem dieser Prophet geschickt worden ist, also wir, die Menschheit, die Menschen, was ist seine Pflicht? Sich zu unterwerfen, zu gehorchen in all dem, was der Prophet ihm befehlt oder verbietet, verwehrt. Versteht ihr mich, Barakallahu fik? Das ist der Sinn, wieso Allah einen Propheten schickt. Ja? Deswegen jemand, er hört, der Prophet hat das und das befohlen. Der Prophet hat das und das verboten. Er macht aber nicht das, was der Prophet befehlt. Ja? Oder er hält sich nicht fern von dem, was Allah, was der Prophet a.s. verboten hat oder verbietet, seine Schahade ist ungültig. Und wenn jemand die Schahade ungültig ist, was ist dann mit ihm? Er ist ein Kafir, er ist kein Muslim. Und genau das verstehen die meisten Muslime nicht. Ja? Er will Muslim sein auf seine eigene Art und Weise. Wenn du ihm aber sagst, du bist ein Kafir, er wird sofort böse. Er wird, nein, das, wie kannst du das zu mir sagen? Das sind die Tatsachen. Das ist die Tatsache. Ist das nicht so? Und man muss sagen, weil wenn du ihm das nicht sagst, er wird es niemals lernen. Wenn du nicht sagst, derjenige, der dem Propheten nicht gehorcht, er ist ein Kafir. Dass du das überall sagst, überall, ja, in jedem Tal und auf jedem Berg und überall, in jeder Stadt oder dort, dass du sagst, die Leute, die den Propheten nicht akzeptieren, die ihm nicht gehorchen, sind Kuffar. Dass alle das hören. Warum? Damit sie sich Gedanken darüber machen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Ali Imran? Ha? Kul ati'u Allah wa Rasul. Sag, gehorcht Allah und seinen Propheten. Das ist ein Befehl. Was folgt auf diesen Befehl drauf? فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Wenn sie sich aber abwenden, von was? Wenn sie sich abwenden von diesem Befehl, قُلْ أَتِيُوا اللَّهَ وَرَسُولُ, gehorcht Allah und seinen Propheten. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Wenn sie sich aber abwenden von diesem Befehl, Allah, wahrlich, sagt Allah, wahrlich, Allah liebt nicht die Kafirin. Allah liebt nicht die Kuffar, die Ungläubigen. Ja? Was bedeutet Gehorsam oder Ungehorsam? Wenn du zu jemandem sagst, du bist ungehorsam, wie kann man das auch anders sagen, ungehorsam? Hört nicht auf mich. Ja? Ungehorsam, er macht nicht das, was man ihm befehlt. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Und das sind die Kafirin. Er macht nicht, was Allah ihm befehlt. Und der Prophet, das ist ein Mensch. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Allah liebt nicht die Kafirin. Subhanallah, wenn die Leute nur ein bisschen Koran lesen würden, wäre ihnen alles klar. حسبنا الله ونعم الوكيل. ايوه نعم. وان يكونوا مؤظمين und dass sie was مؤظمين sind, dass sie respektiert werden. ايش also verehren in welchem Sinne? Nicht in diesem Jahiliya Sinne, dass du ihn verehrst, dass du ihn Eigenschaften gibst, die er nicht verdient, wa ya'zu billah, sondern dass du ihn verehren in welchem Sinne? Dass du ihn respektierst halt. Weil Respekt ist eine Tat des Herzens. Ta'zim al-Muta'i min al-Muti'a. Auf welche Art und Weise, dass du ihn respektierst und verehrst? Wie derjenige, der jemanden gehorcht, derjenigen respektiert und ihn, wie sagt man das, anders als verehren, hast man Allah und Wakil schätzen, wertschätzen. Derjenige, der gehorcht, dem er gehorcht. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Du hast jetzt einen Emir, und du respektierst ihn, du respektierst seine Befehle. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Aus dem oder anderen Grund. Bei Allah subhanahu wa ta'ala, du respektierst und verehrst Allah subhanahu wa ta'ala als eine Gottheit. Der einzige Gott, der Baraka wa ta'ala. Und dieser Respekt und diese Verehrung ist wie? Durch Liebe und Angst und Hoffnung. Und das alles ist eine Ibadah. Aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, den machst du keine Ibadah. Den betest du nicht an. Weil er ist nur Mubellig an Allah Azza wa Jal. Er ist nur der Überbringer. Der bringt dir nur was? Die Botschaft von Allah subhanahu wa ta'ala. Und indem du dem Propheten gehorchst, indem du das machst, was der Prophet dir befehlt, du machst genau das, was Allah dir befehlt. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Man yuti'ir Rasula faqad ata Allah. Der dem Propheten, dem Gesandten gehorcht, er gehorcht auch Allah. Versteht ihr das? Alhamdulillah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa fi hadha ithbatu ismati ar-rusul fima yuballighunahu an Allahi wa fima ya'muruna bihi wa yanhauna an. Und in dieser Sache sehen wir, dass die Propheten fehlerfrei sind, in dem, was sie von Allah subhanahu wa ta'ala an uns weiter überbringen. In diesen Sachen sind sie hundertprozentig fehlerhaft, fehlerfrei. Was bedeutet fehlerfrei? In welcher Sache? In dem, was sie dir befehlen und in den Sachen, was sie dir verbieten. Da gibt es keine Fehler. Absolut nicht. Sie sind hundertprozentig fehlerfrei. Wenn der Prophet dir sagt, mach das, dann musst du wissen, dass das von Allah ist. Wenn der Prophet dir sagt, mach das nicht, dann musst du wissen, dass das von Allah ist. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Warum? Weil der Prophet redet über Religion. Wenn es sich um religiöse Angelegenheiten handelt, da redet er nicht irgendwas, sondern er redet nur das, was Allah subhanahu wa ta'ala befehlt, uns weiter zu übermitteln. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Köpfe ein. Ja, damit ihr das... أيوه لأن الله أمر بطاعته مطلقا فلولا أنهم معصومون لا يشرعون ما هو خطأ لما أمر بذلك مطلقا لأن الله أمر بطاعتهم بل الله سبحانه وتعالى أتفاق بفول دفين جهرشن حتى الله بقول لك سيدنا بروفيت الجهرشن وأتيوا الله والرسول وأولي الأمر منكم من يطيع الله ورسوله und so weiter. In vielen Ayat befehlt Allah subhanahu wa ta'ala, dass man den Propheten gehorcht. Nein. Wo sind wir stehen geblieben? La haula wa la quwwata illa billah. Nein, ich schaue hier, wo wir stehen geblieben sind, also die Fenster von Sheikh Abdurrahman al-Sadi. Ayo, falawla annahum ma'asumuna la yashra'una ma huwa khata lima amara bidhalike mutlaqan. Weil sie fehlerfrei sind. Durch was sind sie fehlerfrei? Warum ist ein Prophet fehlerfrei, wenn wir sagen, er ist fehlerfrei? Warum? Weil die Botschaft von Gott vorbringt. Ja? Wenn Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der ihn recht leitet. Ja? Und er ist der, der die Gesetze was? Yusharriuha. Was bedeutet das? Ja? Allah ist der, der die Gesetze macht. Er ist der, der die Gesetze macht. Er ist der, der die Gesetze und der Prophet überliefert sie. Ja? Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der diese Religion gemacht hat, und nicht der Prophet, ja? Dann bedeutet das, es ist unmöglich, dass der Prophet einen Fehler macht. Er bringt nur weiter das, was Allah von ihm möchte. Warum? Wenn wir hier, das, wenn wir uns das anschauen, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ja, hat in manchen Angelegenheiten, ja, eine Fetwa von sich gegeben. Von sich. In welchem Sinne? Allah hat ihm über die Sache noch nichts offenbart. Aber direkt danach offenbart Allah subhanahu wa ta'ala eine Ayah und bestätigt das, was der Prophet macht. Oder Allah also verneint es. Zum Beispiel, ein Beispiel für die Gefangenen von Badr. Na? Ein Beispiel für die Gefangenen von Badr. Was ist mit denen? Abu Bakr sagt zu ihm, ja Rasulullah, lasst mir die Gefangenen von Badr, sie sollen sich freikaufen. Wenn ihre Familien kommen und bezahlen, wir lassen sie frei. Und Omar sagt, ja Rasulullah, töten wir sie alle. Wir brauchen dieses Geld nicht. Sie sind gekommen, um gegen uns zu kämpfen, machen wir sie alle fertig. Der Prophet hat sich entschieden für was? Für die Meinung von Abu Bakr. Allah subhanahu wa ta'ala offenbart direkt danach, dass die Meinung von Omar richtig war. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Deswegen, egal was passiert, der Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der den Propheten recht leitet und ihm Befehle gibt. Ja? Was gibt es noch? Auch mit Omar radiallahu anhu. Das Gebet, Totengebet für die Munafik, für einen Munafik. Der Prophet will einen Munafik beten, Omar sagt ihm, ja Rasulullah, willst du wirklich diesen Mann hinter ihm, also willst du für ihn Janaza beten und auf seinem Kabo stehen? Der Prophet hat nicht auf Omar gehört, hat doch gemacht. Direkt danach offenbart Allah subhanahu wa ta'ala eine Ayah und verbietet, dass man den Munafikin Janaza betet. Ja? Und befiehlt dem Propheten, dass er sich nie wieder auf Kabul von irgendeinem dieser Munafikin stellt oder Duafi macht oder Istighfar und so weiter und so weiter. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja? Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der diese Religion beschützt. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Und das wird immer so sein. Bis zum jüngsten Gericht wird Allah subhanahu wa ta'ala auf diese Religion, ja, aufpassen. Und er wird nicht erlauben, dass irgendwer, ja, die Religion verändert. Wie das passiert ist mit der jüdischen Religion oder mit der christlichen Religion. Ja? Ist das nicht so? Einmal. Genau das ist mit ihren Religionen passiert. Sie haben ihre Religion vergessen. Sie haben ihre Religion vergessen. Fragen wir mal die Christen. Habt ihr eine authentische Überlieferungskette, die euch mit Jesus, mit Isa a.s. verbindet? Habt ihr eine? Nein. Von wo habt ihr diese ganzen Schriften? Ja, der hat sie geschrieben, der hat sie geschrieben. Hunderte Jahre nach Isa a.s. Hunderte Jahre nach seinem Tod wurden diese Bücher geschrieben, überschrieben, verändert. Jeder konnte schreiben, was er will. Deswegen haben wir 300 verschiedene Bibeln. Jeder hat reingeschrieben und rausgeschrieben und ausgelöscht und was er möchte und was er wollte. Jedes Mal, wenn ein neuer König kam, hat er die Bibel seiner Gelüste angepasst. Ach, das waren die früheren Könige, löschen wir, das ist lächerlich, machen wir so. Ja? Immer. Aber bei Islam, seit dem Tod des Propheten, bis zum heutigen Tag, ist einer derselbe Koran, der gleiche Koran. Ja? Wenn wir uns zum Beispiel die Christen anschauen, jeder hat seine eigene Bibel. Jede Sekte hat seine eigene Bibel. Aber sie sind trotzdem alle zusammen im Kampf gegen Islam. Da sind sie sich einig. Aber bei Muslimen ist das nicht so. Ja? Sobald jemand kommt und sagt, ich habe einen anderen Koran, oder dieser Koran ist nicht richtig, oder nur ein Buchstabe in diesem Koran ist falsch, sagen wir, du bist Kafir. bei allen islamischen Gelehrten und du bist überhaupt nicht Muslim und du gehörst überhaupt nicht zur islamischen Umma und du machst Tauba, sonst schlachtet dich der Khalifa. Aywa. Bei den Christen gibt das nicht. Es gibt keine Ridda. Es gibt keine, dass du ein Kafir wirst, dass du ein Murtad wirst. Das gibt nichts. Es gibt nur was, wenn du dem System nicht passt, wenn du dem König nicht passt, wenn du der Kirche nicht passt, dann werden sie dich eliminieren. Bei denen gibt es nicht Kufr, dass du sagst, ja, ist Kufr, tötet ihn. Nein. Bei denen gibt es keine Tauba, dass du sagst, ich mache Tauba. Nein, du wirst auf Scheiterhaufen niedergebrannt. Das war's. Pech gehabt. La haula wa la quwwata illa billah. Aywa. Die nächste Fatwa ist von Sheikh Suleiman ibn Abdullah. Er sagt, inna tawhida yastalzimu tahkim al-rasul sallallahu alayhi wa sallam fi mawalid al-niza'i iz hadha huwa muqtada shahadati an la ilaha illallah wa لازمها الذي لا بد منه لكل مؤمن فمن شهد أن لا إله إلا الله ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول في موارد النزاع فقد كذب في شهادته أيوة إن التوحيد يستلزم wenn du den Tauhid verwirklicht hast wisst ihr was die also zwangsläufig die Schlussfolgerung darauf ja? Wenn dein Tauhid richtig ist, wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet Tahkimur Rasul sallallahu alaihi wa sallam fi mawarid al-niza'. Wenn dein Tauhid richtig ist, das bedeutet, du wirst den Propheten sallallahu alaihi wa sallam als deinen Richter nehmen in allen Angelegenheiten, wo du mit jemand anderen uneinig bist. Wenn du sagst, ich bin ein Muslim, wenn du sagst, ich glaube an Allah, wenn du sagst, also du behauptest, du wirst im Islam, wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, du wirst nur den Propheten nehmen, als deinen Richter in deinen Angelegenheiten oder Uneinigkeiten mit anderen Menschen. Das bedeutet es. Aywa. Iz, haza huwa muqtada shahadati la ilaha illallah. Weil das ist die wahre Bedeutung von la ilaha illallah. Wenn jemand dich fragt, was bedeutet La ilaha illallah, dann sagst du, unter anderem bedeutet La ilaha illallah, dass der Prophet, der Richter zwischen mir und zwischen dir ist. Warum? Weil ist Allah nicht der, der Gesetze macht? Ja. Ist der Prophet nicht derjenige, der diese Gesetze von Allah an uns weitergegeben hat? Ja. Das bedeutet, es gibt kein anderes Gesetz außer das von Propheten. Weil das Gesetz von Propheten ist das von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn du ein anderes Gesetz willst, außer das Allah, das von Allah, das bedeutet, du hast einen anderen Gott. Weil nur Gott macht Gesetze. Und das ist Allah, der Baraka ta'ala. Und kein Präsident, und kein Parlament, und kein König, und kein, keine Ahnung wer was. Die Gesetze sind schon gemacht worden. Allah hat sie gemacht. Allah. Es gibt keine neuen Gesetze. Die sind schon gemacht worden. Fertig. Und wann wurde das Gesetze machen oder offenbaren beendet mit dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Als der Prophet starb, ist diese Angelegenheit zu Ende. Es gibt keine neuen Gesetze mehr. Das sind die Gesetze, die stehen im Koran und die stehen in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Weil die Menschen solche großen Jahle sind, haben die islamischen Gelehrten diese Gesetze ein bisschen vereinfacht. Oder in dem Sinne, sie den Menschen erklärt, damit sie sie besser verstehen. Deswegen gibt es auch Mazahib, Mazhab al-Hanafi oder al-Shafi oder al-Maliki. Diese ganzen islamischen Gelehrten haben den Leuten diese Gesetze ein bisschen, die haben sie ein bisschen erklärt oder erläutert. Allahumma stan. Aufgestellt halt, leichter. Also, dass die Leute es leichter haben. Ja? Er kann, nicht jeder hat Fiqh. Fiqh haben nur die Ulema, nur die Fuqaha, nur die Gelehrten verstehen. Also, wie sagt man das, den ganzen Fiqh im Großen und Ganzen. Aber die einfachen Menschen, sie verstehen den Tauhid. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Die einfachen Menschen, die dessen Herzen ehrlich sind, er kann im Koran wirklich, er kann den Tauhid verstehen. Ja? Allah erzählt über sich subhanahu wa ta'ala, er ist der, der befehlt und so weiter und so weiter. Aber einzelne Teile von Fiqh, Ja? Es ist die großen Ulema. Und du kommst zu ihm und er bringt dir den Islam bei, die wichtigen Sachen und so weiter und so weiter. Ja? Wie du Muslim wirst, was dich zu einem Muslim macht, zu einem guten Muslim, all das steht im Koran und in der Sunna. Und da brauchst du niemanden, der dir jetzt erklärt, wer ist Allah subhanahu wa ta'ala. Das steht im Koran. Klar und deutlich, Alhamdulillah. Ja? Aber bestimmte Sachen, wie heirate ich, wie viele Zeugen braucht man dafür, wenn ich nicht von meiner Frau scheiden möchte, hin und her, diese ganzen Sachen, diese Sachen haben die islamischen Gelehrten ganz präzise und detailliert erklärt. Und Allah muss sagen, wir brauchen uns überhaupt keine Sorgen oder Gedanken darüber zu machen, wir brauchen nur die Religion zu lernen. Alles ist aufgeschrieben, in allen Sprachen. Aber das Problem ist bei uns, wir wollen nicht lernen. So als ob wir Wahi erwarten, subhanallah. Offenbarung von Allah. Geht nicht. Offenbarung ist Sünde. Die Offenbarung ist bei dir. Du musst sie nur lesen und lernen. Hasbun Allah und Eleki. Ayo. La haule wala quwwata illa billah. Wo sind wir stehen geblieben? Naam. Ayo. Also, dass du den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, dass du ihn als deinen Richter nimmst, in Streitigkeiten und Uneinigkeiten mit anderen Menschen, das ist die Bedeutung von La ilaha illallah wa lazimuha alladhi la budda minhu li kulli mu'min. Und das ist eine zwanghafte Sache, sie muss bei jedem Mu'min sein. Wenn ein Mu'min das nicht hat, wir streiten uns, zum Beispiel Albaner hier in Österreich. Wenn Albaner sich gegenseitig schlagen oder wisst ihr, zu wem sie gehen? Zu ihrem großen Oberhaupt, ein alter Albaner, der sammelt sie und er regiert mit seinem Gesetz. Wir machen so, fertig. Und er ist alt, er ist, alle gehorchen ihm, Allah, auch wenn er nicht mit Scharia regiert. Ja? Es gibt auch viele andere Völker, das ist mir als erstes eingefallen. Ja? Wenn sie so im Dorf streiten, gehen sie zu einem Alim, zu einem islamischen Gesetz und sagen, wie ist das Gesetz im Islam bei dieser Angelegenheit? Nein, sie gehen zu dem ältesten Oberhaupt der Familie oder des Stammes und er sagt, ey, du machst dies, du machst das. Irgendein Gesetz, was nicht mit Scharia zu tun hat. Shahudu billah, was ist das? Allah befehlt im Koran, dass das seine Scharia, dass das Gesetz des Propheten ist, das ist das, was zwischen uns richtet. Und jeder, der es ablehnt, jeder, der es verleugnet, ist ein Munafik. Wenn ein Muslim zu dir kommt, du streitest mit einem Muslim. Ja? Du streitest mit einem Muslim. Und ein Muslim kommt zu dir und sagt dir, Bruder, Hawass, wir haben uns gestritten. Du glaubst, du bist im Recht. Ja? Ich glaube, ich bin im Recht. Gehen wir zurück, nehmen wir einen Alim, einen Sheikh und lasst uns also das Koran und Sunna zwischen uns richten. Wenn du sagst, nein, Wallah, ich gehe nicht, ich zeig dich an, dann bist du ein richtiger Munafik, ein richtiger Kafir, der nicht das Gesetz vom Propheten will, du willst das Gesetz von wem? Von Tagut. Er sagt zu dir, gehen wir zu Allah, zum Prophet. Wir glauben doch an Allah und seinen Propheten. Gehen wir. Die sollen uns richten in unserem Fall. Du sagst, nein, nein, nein, ich gehe zu Kafir. Ich gehe zu Tagut. Da bist du ein Kafir. Der, den Allah subhanahu wa ta'ala im Koran beschreibt, wenn er sagt, yuriduna an yatahakamu ila Tagut. Die wollen das Gesetz des Tagut. Waqad umiru an yakfuru bih. Ihnen wurde aber befohlen, dass sie sich von ihm distanzieren. Dass sie sich von ihm lossagen. Und du willst sein Gesetz? La hawla wa la quwwata illa billah. Aywa. Und du bist nicht einmal gezwungen. Dass jemand kommt und sagt, ja, ich bin gezwungen, hat mir 1 Million Euro genommen, er droht mir, er wird mich. Das ist überhaupt. Wenn es passiert, dann kommen, können wir darüber reden. Da finden wir für dich einen Rufstar, inshallah, Allah, dass du dich aus der Schlinge rausziehst. Ja? Aber er, wegen 20 Euro, die man ihm weggenommen hat, er macht Kia. Ja? Alles, also, wie sagt man das? Er vergleicht das, ja? Er vergleicht das mit was? Mit 1 Million und sagt, ja, was, wenn sie mir 1 Million wegnehmen? Diese fiesen Tricks. Diese fiesen Tricks. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbun Allah wa ni'mal wakeel. Allah muss sagen, Leute, die zu viel Dunya lieben, für ihn ist kein Problem, Kufr oder Schirk zu machen. Wallahi, es ist kein Problem. Jemand nimmt dir 10.000 Euro weg. Jemand nimmt dir 100.000 Euro weg. Und er sagt zu dir, ich gebe dir diese 100.000 Euro weg, zurück, nur wenn du sagst, Isa, Jesus ist mein Gott. Ja? Wallahi, wenn du sagst, bist du ein Kafir. Wenn du sagst, Jesus ist mein Gott, damit er dir deine 100.000 Euro oder 1 Million oder 1 Milliarde, damit er sie dir zurückgibt. Wenn du sagst, Jesus ist mein Gott, dann bist du ein Kafir. Wenn du nicht sauber machst und so stirbst, bist du als Muschrik gestorben. Irgendein Schwachkopf wird kommen und sagen, ich werde sagen, danach werde ich sauber machen. Gut? Wirst du die Gelegenheit bekommen für diese Taube? Ja? Wird Allah deine Taube überhaupt annehmen? Ja? Du wirst es wieder machen. Warum? Weil diese Dunya ist in deinem Herzen. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Eigentlich auf der anderen Seite, wer hat dir diese 1 Million gegeben? Ja? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala hat dir ein Auge gegeben und dieses Auge ist mehr wert als 100 Millionen. Ja? Wenn du dieses Auge vergleichen würdest mit dem ganzen Geld auf dieser Welt, würdest du sehen, dass dieses Auge viel wertvoller ist. Ja? Aber du bist nicht einmal für dieses Auge dankbar. Ja? Aber die Leute sind so dumm in unserer Zeit, Wallahi, er gibt sein Auge her, Geld gibt er nicht. Ja? Nimm Geld oder Leben. Nimm Leben, Geld gebe ich nicht. Allahu Akbar. Er lässt sich mit seinem Gold begraben. فمن شهد أن لا إله إلا الله ثم أدل إلى تحكيم غير الرسول في موارد النزاع فقد كذب في شهادته derjenige, der bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Allah subhanahu wa ta'ala, und danach nimmt das Gesetz oder akzeptiert oder wendet sich zum Gesetz oder zum Gericht jemand anderen, außer des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, in seinen Streitigkeiten, فَكَدْ كَذَبَ فِي شَهَدَتِهِ. Er lügt, er hat gelogen, als er La ilaha illallah gesagt hat. Ungültig. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah, ehrlich gesagt. Vor einigen Tagen kam eine Gruppe von Leuten, Sunna hin und her. Sie haben genau diese Frage gestellt. Was, wenn jemand mir das macht oder dies und so, darf ich zum Tagut gehen und ihn? Subhanallah. Dann dachte ich mir, sie haben etwas gesucht. Sie haben etwas gesucht, damit sie morgen eine Entschuldigung haben, dann sagen sie, na, ich gehe nicht zu dir. Er sagt, das ist Kafir, wer das macht. Ey, Kafir. Und ihr seid aufgefallen. Warum? Wenn das der Grund ist, warum ihr die Wahrheit nicht hören wollt. Ja? Er stellt absichtlich diese Frage. Wie ein Munafik. Was sagst du zu dem, der zum Tagut geht und sich richten lässt bei einem Tagut? Auch wenn er nicht gezwungen worden ist oder sowas. Ist egal. Schau. Glaubst du, ich gehe zu so einem? Er sucht etwas, damit er Entschuldigung vor anderen Leuten hat. Du brauchst keine Entschuldigung vor anderen Leuten. Keiner zwingt dich. Und sei froh, dass du nicht im islamischen Staat bist. Sonst würden wir dich anzeigen. Verstehst du nicht, Barik und Fikr? Sei froh, das ist dein Platz. Bleib da, das ist super für dich hier. Ja? Und wenn es eines Tages noch einen islamischen Staat gibt, glaubst du, das wird ihn interessieren? Wallah, es wird ihn nicht interessieren. Nicht die Bohne wird ihn das interessieren. Weil hier hat er die Meinungsfreiheit. Ja? In der Scharia gibt es keine Meinungsfreiheit in dem Sinne, dass du Kufr begehen darfst. Diese Freiheit gibt es nicht. Ja? Das ist die Freiheit des Kufrs. Diese Freiheit des Kufrs gibt es nicht. Wenn du ein Muslim bist, dann wirst du Allah und seinen Propheten gehorchen. Ja? Wenn du aber ein Kafir bist, dann erwartet dich das jüngste Gericht. Und dann wirst du halt schauen müssen, wie du da rauskommst. Ja? Ob du eine Entschuldigung hattest oder nicht. Und so weiter und so weiter. Aber du kommst, sagst, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mach danach aber was du willst. Oder das Gegenteil von La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Das, was La ilaha illallah Muhammad Rasulullah zerstört. Glaubst du, das geht? Nein, das geht nicht. Das sind Wörter. Das ist ein Vertrag, den du mit Allah geschlossen hast. Komm, mach einen Vertrag mit einem Kafir. Wegen Handy oder Internet oder irgendwas. Wallahi, du wirst dich nie trauen, diesen Vertrag zu brechen. Die werden dich fertig machen. Von denen hast du Angst. Aber Vertrag mit Rabbul Alamin, der Herrscher des Himmels, den brichst du jeden Tag, wann immer du willst, und suchst irgendwelche Ruhas und Fatawa. Es gibt die Meinung von diesem Scheich, dass man geh mit diesem Scheich. Es gibt Meinung, es gibt, ich habe gehört, ein Hodja hat gesagt, Salat. Immer gibt es irgendwelche Meinungen. Allahu Mustan. Diese Fetwa von Ibn Khayyim al-Jawziyyah, also die nächste Fetwa, die kennt ihr bereits, ja? Wo er sagt, Rahimahu Ta'ala, أقسم سبحانه بأجل مقسم به وهو نفسه عز وجل ألا أنه لا يثبت لهم الإيمان ولا يكون من أهله حتى يحكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع موارد النزاع وفي جميع أبواب الدين أن طاعة الرسول تثمر إن طاعة الرسول تثمر الهداية والثبات القلب عليها ومخالفته تثمر زيغ القلب واضطرابه وعدم الثبات. لازم دي بيتها فنبن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. أزعج أقسم سبحانه بأجل مقسم به. الله سبحانه وتعالى أشبعت mit etwas das heiligste womit man schwören kann. الله schwört. الله سبحانه وتعالى schwört mit dem oder mit dem Heiligsten, womit man schwören, überhaupt schwören kann. Wa huwa nafsuhu azza wa jal. Und das ist er selbst, azza wa jal. Jalla sha'an. Allah schwört mit sich selber, indem er sagte, fala wa rabbika la yu'minun. Ja? Bei deinem Herrn. Allah schwört auf sich selbst, bei deinem Herrn. La yu'minun, sie glauben nicht. Nein, du glaubst nicht. Ja, ich glaube. Du glaubst nicht. Du kannst erzählen, so viel du willst. Und diese Debatte, diese Diskussion, dieser Hiwar, wie sagt man Hiwar? Ja. Dialog. Wir können, unsinnig, so viel du willst. Ich glaube, nein, du glaubst nicht. Na? La yu'minun, Allah schwört. Stell dir vor, wenn Allah schwört. Gibt es da irgendeinen Zweifel, dass das anders sein könnte? Na? Allah sagt, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. Bei deinem Herrn, sie glauben nicht. حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Bis sie dich nicht als ihren Richter akzeptieren und annehmen. فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. In ihren Angelegenheiten, in ihren Streitigkeiten. Subhanallah. Deswegen sagt Ibn Khayyim, Allah subhanahu wa ta'ala schwört mit dem Heiligsten, womit man schwören kann. Und das ist er selbst, Azza wa Jal. Was schwört er? La yuthbitu lahum al-Iman. Die haben keinen Iman. Denen kann man den Iman nicht bestätigen. Wa la yakunu min ahli. Und sie werden auch nicht die Menschen von Iman sein. Also das sind nicht Leute des Imans. Das sind nicht Mu'minin. Hatta yuhakimu li Rasulillahi sallam fi jami'i mawalidi nizai, bis sie den Propheten sallam nicht als ihren Richter nehmen in ihren Streitigkeiten. Wa fi jami'i abwabi din. Und in allen in allen Kapiteln der Religion. Versteht ihr das bei der Kalatikum? Ja? Nicht nur in weltlichen Streitigkeiten, sogar in Religion, in Fiqh. Ja? Das sagt, mein Hodja hat mir so gesagt. Wir sagen, der Prophet hat so gesagt. Ja, unsere Akida ist so und so. Der Prophet hat so aber das gesagt. Ja, in, keine Ahnung, irgendwas anderes. Ja? Hajj, Zakat, keine Ahnung, irgendwelche religiöse Angelegenheit. Wenn er sagt, bei uns ist so, oder wir in der Türkei machen so, oder bei uns ist es so, oder der Prophet hat so gemacht. Auf wen hören wir jetzt? Auf dich und deinen Hodja? Oder wir hören auf den Propheten, der das Gegenteil behauptet von dem, was du sagst. Auf wen hören wir? Auf den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. La hawla wa la quwwata illa billah. Wallahi, diese Sache, wenn du das verstehst, du hast die ganze Religion verstanden. Und die Leute wollen das aber nicht. Die Leute sind sowas von Ya Rabbi al-Alamin, hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Dann sagt Ibn Khayyim rahmatullah, inna ta'at al-Rasuli tathma al-Hidayah wa thabat al-Qalbi alayha. Die Früchte der Gehorsamkeit gegenüber dem Propheten, wenn du auf den Propheten gehorchst, wenn du auf ihn gehorchst, wenn du das machst, was er dir befehlt, wisst ihr, was die Früchte davon sind? Oder die Assenara, wie sagt man das? Ja? Die Früchte. Ja? Hidayatul Qalb, die Rechtleitung des Herzens. والثبات يا الهداية والثبات القلب عليها direct leitung und ثبات القلب عليها und dein Herz wird fest auf diesem Weg sein. Wenn du dem Propheten gehorchst, was bekommst du dafür? Was? Du bekommst dafür, dass du den rechten Weg gehen wirst. Allah wird dich recht leiten wegen deiner Gehorsamkeit dem Propheten zu nehmen. Deswegen gehorchst du ihm. Gehorchst du ihm alayhi salatu wa salam. Ja? Wenn du ihm gehorchst, was wird dir Allah dafür geben? Die Rechtsleitung. Du wirst den einen geraden Weg gehen, der zu Allah führt. Und zweite Sache, dein Herz wird fest auf diesem Weg bleiben. Du wirst dich hin und her. Weil du gehorchst dem Propheten. Er sagt dir rechts, du gehst rechts. Der Prophet sagt links, du gehst links. Und immer so, stell dir vor, wie heißt denn diese für Kinder? Hier ist ein Bild, keine Ahnung, eine Karotte und hier ist ein Hase. Und dann musst du den Weg durch diesen Labyrinth finden, bis du zu deinem Ziel ankommst. Ja? Wer ist derjenige, der dir den Weg zeigt? Ja? Der Prophet ist der Mann. Er sagt dir, mach so, dann so und dann so, bis du zu deinem Ziel angekommen bist. Versteht ihr nicht, was ich gelassen habe? Er sagt dir, mach so, du machst anders. Was wird wohl passieren? Du wirst voll mit der Nase gegen die Wand knallen. Oder du wirst dich in diesem Labyrinth der Fitten und der Schubuhat und der Dalala, du wirst dich verirren und du wirst niemals zu deinem Ziel ankommen. Ja? Und die Früchte, die bitteren Früchte, wenn du das Gegenteil von dem machst, was der Prophet hier a.s.w. befehlt ist, Zeybul Qalb. Dein Herz wird in die Irre gehen. Und Ittirab, was ist Ittirab? Ja? Shay Muttarib. Zwei gegensätzliche Sachen, die sich Widerspruch, du bist ständig in einem Widerspruch. Du willst die Religion, machst aber das Gegenteil von ihr, dann bist du hin, dann bist du her. Wie nennt man das anders? Irrgang, einfacher Irrgang. Und du wirst nie fest auf diesem geraden Weg sein. Mal bist du so, mal bist du so. Wie viele solche Leute kennen wir? Wallahi, wieso sind sie in die Irre gegangen? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Nur wegen dieser Sache. Heute ist er mit den Murji'a. Morgen ist er bei den Sufis. Übermorgen ist er bei den Rafida. Dann ist er zu den Tekfiris. Und dann kommt er wieder zu den Khawarij. Und dann kommt er wieder zu den Mu'tazila. Und dann schließt er sich Hizb ut-Tahrir an. Und dann geht er wieder zu Mir Görush. Und dann geht er zu Dianet. Und dann geht er zu irgendeiner anderen Sekte. Und am Ende bleibt er Kafir. Und stirbt als solcher. Und kommt in Jahannam. Anstatt dass er die Sunna des Propheten befolgt. Er lebt mit den Sahaban. Ridwanullahi alayhim. Pfeifer alle diese Organisationen. Oder Sekten. Oder Wege. Du gehst den Weg des Propheten a.s.w. und das ist der einzige Weg. Men yushakiki rasule min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Wer sich dem Propheten widersetzt, nachdem ihm der rechte Weg klar geworden ist, was wird denn wohl mit ihm passieren? Der Prophet sagt ja, so geht, so mach so. Zum Beispiel eine ganz einfache, simple Sache. Der Prophet sagt, sallu. Betet so, wie ihr mich gesehen habt, dass ich gebetet habe. Ja? Die islamischen Gelehrten. Ja? Mit Sahih-Hadithen, authentische Hadithen. Es wird uns ganz genau überliefert und erklärt, wie der Prophet gebetet hat. Und diese Hadithe, da gibt es keine Meinungsverschiedenheit. Imam al-Bukhari überliefert sie. Oder andere Gelehrte. Ja? Sahih-Hadithen. Er will aber trotzdem nicht so beten, wie der Prophet ihm das gezeigt hat. Er betet so, wie er gelernt hat von seinem Opa. Das geht nicht, Brüder, wallahi, das geht nicht. Er wird kommen und sagen, ist mein Gebet richtig oder nicht? Mein Gebet ist richtig. Allah, du bist ein einfacher Mensch. Ja? Und du hast es von den islamischen Gelehrten genommen. Die haben es dir so gezeigt und fertig, Alhamdulillah. Dein Gebet ist. Aber du weißt das. Du weißt, dass das nicht so ist. Ja? Und du zählst nicht zu den einfachen. Nehmen wir mal an, du bist ein Bauer. ein Landbearbeiter, du arbeitest, ein Jobber bist du. Ha? Kommst in die Moschee, ein Hotschab zeigt dir, du, so musst du beten. Ha? Und du hast es von ihm gelernt, Halas, du kennst dich nicht mit diesen ganzen Beweisen aus Koran, aus Sunna, was ist Sahih, was ist Daif, Imam al-Bukhari überliefert, Imam Muslim sagt, und so weiter und so weiter. Ha? Du kennst dich damit nicht aus. Halas, du betest in Shabbatella, das was du weißt. Aber ich rede nicht von so einem. Wenn du wirklich damit zufrieden bist, dass wir dich als einen Jobber abstempeln, dann ist kein Problem, bitte weiter so, wie dein Hodja dir das beigebracht hat. Aber das Problem ist, du willst kein Jobber sein. Du willst überall mit dabei sein. Du willst überall mitreden, wo die Muslime mitreden. Dann sei einer, der den Propheten Sassanem gehorcht und befolgt. Und dann wirst du der Führer sein. Der Beste wirst du sein. Nicht nur, dass du mitredest, sondern du, dein Wort zählt sehr viel. Ist sehr schwer auf der Waage. Aber ich sage dir, der Prophet hat so und so gesagt, der Prophet hat so und so gemacht, der Prophet befiehlt dir so und so. Ist dir klar, was Sahih und Da'if bedeutet? Ist dir klar, was ein authentisches Hadith bedeutet? Du musst glauben, dass der Prophet ihn 100% gesagt hat. Und das Da'if ist das Gegenteil. Du darfst nicht glauben, dass der Prophet das gesagt hat. Wir kommen neben ein Hadith, der Prophet hat so und so und so gesagt. Die islamischen Gelehrten haben aber den Hadith als Da'if eingestuft, als schwach. Ja? Was bedeutet das? Das bedeutet, du musst glauben, dass dieser Hadith nicht vom Propheten ist. Der Prophet hat es nicht gesagt. Ja, Chef. Ja? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Die nächste Fetwa ist von Imam Ibn Rajab al-Hanbali. Imam Ibn Rajab al-Hanbali, Rahim wa Ta'ala. Einer der größten Ulema der Umma. Einer der größten Imma allgemein. Wenn wir viele Ulema sehen, viele Ulema, also von den Salaf, sage ich, nicht wieder mal in unserer Zeit, Rahimahum wa Ta'ala Aydan, na, auch, sondern von den Salaf. Dann werden wir viele islamische Gelehrte sehen, ist einer der größten Ulema, ein großer Ali, ein Imam von der Muslime. Aber wir werden bei vielen sehen, in bestimmten Angelegenheiten gibt es da bestimmte Fehler, nicht Fehler, dass er Fehler in einer Messe macht, sondern er hat den falsche Richtung genommen in dieser Sache. Ja? Und da gibt es viele, viele, viele. Rahimahumullah Ta'ala. Ja? Wir wollen keine Namen nennen. Aber bei Ibn Rajab al-Hanbali, Rahimahumullah Ta'ala, ja? Er hat bei allen Disziplinen den Weg der Salaf befolgt. In Asma wa Sifat, Namen und Eigenschaften Allahs, in Tawhid, also Aqidah Salafiyya. Aqidah Salafiyya. Die Akida von den Salafiten. Aywa. Im Fiqh hat er was befolgt? Die Sunna. Er war zwar ein Hanbali, aber er war ein Mushtahid. Wenn irgendwo der Mazhab al-Hanbali etwas gesagt hat, was nicht aufgebaut worden ist auf starken Beweisen, oder besser gesagt, die Beweise in einem anderen Mazhab al-Hanafi oder Maliki sind stärker, dann hat er sofort zu der Meinung gegriffen und hat seinen Mazhab verlassen. Und das ist ein Beweis, dass dem Scheich was wichtig ist? Die Wahrheit und nicht der Mazhab. Ja? Du kannst sagen, ich bin Abu Fulan al-Hanafi. Ist das gut? Das ist sehr gut, wenn du den Mazhab al-Hanafi gut gelernt hast. Dann ist das super, dann ist das phänomenal. Du wirst dadurch den Islam verteidigen. Von wem? Von den falschen Hanafiten. Ja? Wenn du den Mazhab al-Hanafi richtig lernst, dann werden die Hanafis kommen und sagen, ja, aber bei uns die Hanafiten. Sagen, hey, auf zu lügen. Du beschuldigst Imam Abu Hanifa für etwas, was er nicht gemacht hat. Du bist nicht Mazhab Hanafi. Du verteidigst den Mazhab. Das ist eine gute Sache. Aber mit der Voraussetzung ist, dass wenn du selber einen Fehler siehst, dass du sagst, ich bin zwar ein Hanafi, aber das ist ein Fehler. Die Meinung in der anderen Sache sind stärker. Und die befolge ich nicht. Also diese Meinung, die Schweiz, befolge ich nicht. Und das ist Pflicht jeden Muslim. Aber solange du sagst, mein Mazhab, Allah muss sagen, es gab Zeiten, in Damaskus zum Beispiel, ja, da hat es in einer Moschee vier Mihrab gegeben, also diese Mihrab, ihr wisst, was Mihrab ist, da dort, wo Holscher steht. Ja. Vier Mihrabe in einer Moschee, jeder Mensch wird betet für sich alleine. Da beten die Hanefis, da beten die Hanabile, keiner betet hinter den anderen. Manche sind so weit gegangen, er gibt seine Tochter nicht einen Schafi oder Maliki. Nur unsere Mensch geben wir Tochter. So als ob das eine andere Religion wäre. Und was ist das? Das ist der Weg des Scheitans. Wallahi. Subhanallah. Der Scheitan hat sie in dieser Sache betrogen. In dieser Schatten. Sie haben sich in eine Sache gesteigert. Zu sehr. Dass sie begonnen haben zu übertreiben. Und übertreiben ist haram. Übertreiben ist verboten. Man darf nicht übertreiben. Übertreiben ist das gleiche wie untertreiben. Beides ist, das ist eine Richtung, das ist die andere Richtung. Aber die Wahrheit ist so. Ja? Wenn Allah dir etwas leicht gemacht hat, wieso willst du es dir erschweren? Du darfst dir das nicht erschweren. Allah hat dir etwas leicht gemacht. Leicht. Und du machst es so leicht, weil das ist so. Die Religion ist leicht. Aber bei dieser Sache, ja, Allah wollte es von dir so. Du kannst nicht anders. Es gibt Fetwa. Und ihr könnt mir sagen, was ihr über diese Fetwa sagt. Ihr könnt mir sagen, was ist der Urteil im Islam, wenn jemand so etwas macht. Einige Hojas, sie sagen, weil jetzt Ramadan, also Ramadan, kommt jetzt im Sommer. Na? Und es wird schwer sein, dass du, keine Ahnung, so lange fastest, na, bei der Hitze, und vielleicht musst du noch arbeiten, du darfst den Ramadan auf Winter verschieben, wo du nur 8-9 Stunden beten musst, fast musst, statt 19 Stunden. Ja? Was ist das für ein Wetter? Ja, man muss den Leuten erleichtern. La hawla wa la quwwata illa billah. Nein, Allah hat das nicht erleichtert. Allah hat dir erleichtert, dass du abdest, Wudu, wenn du machst, dass du dir die Körperteile nur einmal wäschst. Nur einmal ist gültig. Oder zweimal ist noch besser. Dreimal die Sunna. Und die Belohnung ist noch, aber alle, jeder dieser, wo du bist, jeder dieser Arten von Abdes ist gültig, sahih. Ja? Du willst Hajj machen. Du willst Hajj machen. Du willst, es gibt drei verschiedene Arten von Hajj. Es gibt Temettu. Ja? Es gibt Ifrat oder Mufrat. Und es gibt Qiran. Welche willst du überlegst und sagst, ich mache die leichteste Art von Hajj. Warum? Weil der Prophet damit sagt, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich es auch gemacht. Aywa. Die leichte. Aisha sagt, der Prophet hat zwischen zwei Sachen hat er immer die leichtere genommen. Aber mit der Voraussetzung, dass sie keine Sünde war, dass sie nicht haram war, dann hat der Prophet die leichtere Sache genommen. Ja? Aber dass du sagst, jetzt ist Sommer, jetzt kann ich nicht fasten, ich muss arbeiten, es ist Hitze, bla bla bla, hin und her. Ja? Allahu Akbar. Wenn du dir diese Menschen unter die Lupe nimmst, ja, er will nicht auf Arbeitsamt gehen wegen Ramadan, in Ramadan, sondern er will unbedingt arbeiten, weil es mehr Stunden gibt, bla bla bla hin und her. Ja. Aber wenn er mehr gehen will mit seiner Frau, mit seiner Kinder, dann geht er auf Arbeitsamt problemlos. Geht auf IMS und macht Urlaub in Bodrum oder keine Ahnung wo. Ja. Bamukale, was gibt's noch? Da macht er AMS. Ja? Aber wegen Fasten macht er nicht AMS. Ja? Die ist eigentlich egal, ob du AMS machst oder nicht machst. Fasten wirst du müssen. Ja? Und dein Fasten ist ungültig, wenn du es absichtlich, ja, zu einer anderen Zeit verschiebst. Ist ungültig. Dieses Fasten nimmt Allah subhanahu wa ta'ala nicht von dir an. Allah will, dass du im Ramadan fastest. Im heiligen Monat Ramadan. Es ist Hitze. Na und? Der Prophet hat auch bei der Hitze. In Medina ist immer Hitze. Egal ob Winter oder Sommer, ist immer heiß. 50 Grad im Schatten. Fasten, muss fasten. Keiner fragt dich. Ja? Und genau das ist leicht. Wallahi, es ist leicht. Warum? Weil Allah will dir niemals etwas befehlen, was du nicht machen kannst. Niemals. Allah befehlt dir nur das, was du machen kannst. Problemlos. Ja? Aber wenn es passiert, dass du es wirklich nicht kannst, du wirst krank oder du bist, ja, dann verlangt es Allah von dir nicht. Allah verzeiht dir das, was du nicht kannst. Verstehst du mich, Barakallahu? Allah muss das. Was denkst du über diese Fetwa vorhin? باطل باطل بس بقى امريكاني شفتها شفتها لاس فيغاس لا حول ولا قوه الا بالله ايوه دي تسويبي ده تريك سوزر مشيكو مرجف الحنبلي رحمه الله تعالى ام رجف الحنبلي هات انت عندر den besten Kommentar oder Scherf oder Tafsir von Arba'in al-Nawawi geschrieben. Die 40 Hadithe von Imam al-Nawawi und ihre Erläuterung. Die beste ist von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Ja? Allahumma istan. Er sagt, فَمَنْ أَحَبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَحَبَّةً صَادِقٌ مِنْ قَلْبِهِ أَوْجَبَ ذَلِكَ لَهُ أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله. Derjenige, der Allah und seinen Propheten liebt, ja, mit einer ehrlichen Liebe, mit seinem ganzen Herzen, wisst ihr, was das bedeutet? Oder das bedeutet zwangsläufig, anders geht nicht. Wenn du ehrlich Allah und seinen Propheten mit ganzem Herzen liebst, wisst ihr, was das unbedingt bedeuten muss? Anders geht nicht. Ja? أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله. Dass du auch gleichzeitig mit deinem ganzen Herzen das liebst, was Allah und sein Prophet liebt. Du sagst, ich liebe Allah und Prophet. Triff jetzt nicht sondern mit diesen hässlichen Frisuren, was die da haben. Muslime, die Söhne dieser Umma. Oder irgend so eine, keine Ahnung, die sieht aus wie ein Alien, wo ihr denn da. Liebst du Allah und Prophet? Natürlich! Ja? Fatum. La hawla la quwwata illa billah. Allah liebt etwas ganz anderes als dein System. Das bedeutet was? Dass die lügen, die lieben mich nicht. Die schämen sich nur zu sagen. Oder diese Liebe ist eine gelogene, falsche Liebe. Ja? Wie die falsche Liebe einer Frau zu einem Mann. Ja? Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ja, bla bla bla. Sage, okay, nimm Islam an. Allah, da hast du dein Handy. Sie liebt dich nicht, das ist nur eine, wie sagt man das, eine gefälschte Liebe. Muzawar. Eine gefälschte Liebe. Sie liebt den Mann in dir. Sie liebt deine Männlichkeit, sie liebt, keine Ahnung, deinen. Du bist cool, ja? Aber dass sie dich wirklich ehrlich liebt. Es gibt keine Liebe außer im Namen Allah. Ja? Tabaraka wa ta'ala. Wa yakrah ma yakrahuhu Allah wa Rasuluhu. Und derjenige, der ehrlich Allah und seine Propheten liebt mit ganzem Herzen, er wird auch das hassen, was Allah und sein Prophet hassen. Subhanallah. Ja? Alle der Sahaba, der Prophet hat ein Essen geliebt, das ist also trockenes Brot, wenn du Brot nimmst und es so nicht zerbröseln, sondern nur in Stücke so halt zerreißen, ja? Also, zerstückeln und dann tust du das mit kochendem, also Wasser gießen, also dieses Fleischwasser, ja? Diese Schorba, ja? Dass du das gießt und es gibt einige Stückchen Fleisch, Fett und so weiter, es ist salzig und so, dieses Essen hat der Professor nämlich liebt. Ibn Mas'ud, also das Stefan hat, er sagt, Wallah, ich liebe es auch. Ich liebe es sofort. Er hat es aber nie gemacht. Dieses Fest hat er nicht gemacht. Aber als er erfahren, dass der Prophet das liebt, Allah, ich liebe es auch. Fertig. Ja? Sofort. Der Prophet mag das, ich mag es auch. Der Prophet mag Honig, ich mag jetzt auch Honig. Ich konnte vor Honig nicht ausstehen, jetzt mag ich. Der Prophet wollte, möchte, also hat das gemacht, ich auch jetzt. Subhanallah, so waren die Sahaba, Ridwanullahi alayhim. Aywa. Naam. Wa yarza bima yarza bihi Allah wa Rasuluh. Und er ist zufrieden mit dem, womit Allah zufrieden ist und sein Prophet. Wa yaskhat bima yaskhatu Allah wa Rasuluh. Yuskhitu Allah wa Rasuluh. Und er wird zornig. Ja? Bei den Sachen, bei denen Allah subhanahu wa ta'ala zornig wird und sein Prophet. Wa an ya'mala bi jawarihihi bi muqtada dhalika al-hubbi wal-bughd. Und er macht ja, mit seinen Körperteilen, mit seinem Körper, mit seinen Taten, ja, er macht entsprechend ja, diese Liebe und diesen Hass. Entsprechend dem, was Allah liebt oder hat, entsprechend dem handelt dieser der behauptet, er liebt Allah und seinen Propheten. Subhanallah. Wallahi. Rahimahullah ta'ala. Nur diese Aussage von Ibn Rajab al-Hanbali. Also zeigt, was für ein Imam er war. Was für ein großer Imam er war. Rahimahullah ta'ala. Subhanallah. Wir werden inshallah ta'ala eines Tages über Ibn Rajab al-Hanbali eine kurze Biografie, also seine Biografie erwähnen, wer er war und wie viele Bücher er geschrieben hat und so weiter und so weiter. Ja? Aber das, was wirklich hier zählt, oder einer zu den wichtigsten Sachen ist, dieser Kommentar von Arba'in an-Nawawi. Derjenige, der Arba'in an-Nawawi auswendig lernt. Ja? Und wie die islamischen Gelehrten sagen, das ist der erste, die erste Ataba, also die erste Etappe, Stufe, ja? An, auf der Leiter des Ilms, die erste ist Arba'in an-Nawawi. Ja? Wenn jemand Arba'in an-Nawawi lernt, die 40 Hadithe von Imam an-Nawawi, rahimahullah, Yahya ibn Sharif an-Nawawi. Ja? Und er lernt dann den Kommentar von Ibn Rajab al-Hanbali. Ja? Wenn wir 10 Leute, solche 10 Leute, wenn wir sie in Europa hätten, ja? Allah. Allah. Wallahi. Das ist gefährlicher als Atombombe. Vorträge immer. Überall. Die Leute hören Ilm. Die hören nicht so ein, keine Ahnung, wie das Zeug. Ja? La hawla wa la quwwata illa billah. Das ist das Problem. Sie halten die Leute von Ilm ab. Sie wollen nicht, dass die Leute lernen. Und das Problem ist, die Muslime selber wollen nicht lernen. Aber ohne Ilm geht es nicht. Ha? Allahumma sallam, la hawla wa la quwwata illa billah. Und da, mit dieser Sache will ich ganz besonders die jungen Brüder ansprechen, damit sie sich von dieser Dunya lossagen. Bis 15, 17, 18, 19, sag dich von dieser Dunya los. Du brauchst keine Ausbildung, Schlosser, Elektriker, Mechaniker, brauchst du nicht. Das ist nicht wert bei Allah. Wenn du jung bist, ja, geh Scharia studieren, geh Islam studieren, geh Arba'in an-Nawawi auswendig lernen und den Chef von Ibn Rajab, Al-Hanbali, Rahman wa ta'ala. Ja, und dann wirst du sehen, Allah subhanahu wa ta'ala wird dich nicht im Stich lassen. Ja? Deine Schulfreunde, die Automechaniker gelernt haben, oder keine Ahnung, oder vielleicht Ingenieure geworden sind, ja? Yawm al-Qiyamah wirst du im Licht stehen und die werden sich in Dunkelheit irgendwo verirren. Wallahi. Und nicht nur das, du wirst in dieser Dunya im Licht stehen und sie werden in Dunkelheit sein. Deswegen nutze deine, du brauchst nichts, keine Medizin, keine, gar nichts. Lerne die Religion. Wallahi, Allah wird dich nicht im Stich lassen. Du wirst nichts brauchen. Gar nichts. Wallahi. Aber genau das Gegenteil von dem, was wir hier sagen, die muslimischen Väter und Mütter wollen ihren Kindern beibringen. Du kannst beten, kein Problem und so. Aber wenn du in die Arbeit gehen willst, dann gib Hijab weg. Gib Kopftuch weg, geh arbeiten, das ist wichtig. Das ist, Allah will von dir, dass du arbeitest. Sag jetzt, schau diese Offenbarung von Iblis. Ja? Du musst in die Schule gehen, morgen, du willst Arzt werden, auf diese Art und Weise kannst du der islamischen Umma helfen. Welche islamische Umma willst du helfen mit Arzt sein? Ja? Was bist du für ein Arzt, wenn du deine Religion nicht kennst? Ja? Der islamischen Umma willst du helfen, nur wenn du ein Arzt bist, der Islam kennt und die Medizin kennt. Aber wenn du nur die Medizin kennst, aber den Islam nicht, dann bist du nutzlos. Gar nichts wird von dir. Glaubst du, es wird ein Problem für dich sein, zu einer Frau rein zu marschieren und ja, tut dir da weh, hin und her. Was ist das für eine Art? Bist du ein Muslim? Ja, was betatscht du die Frau? Bist du wahnsinnig? Ja, Bruder, aber man muss. Und dann beginnt er sich rauszureden aus der Sache. Was ist das? Ja, Rabbi, ja, Rabbi. Und so einem hat bestimmt sein muslimischer Vater gesagt, du Sohn, du musst Medizin studieren, damit du morgen der islamischen Umma zur Verfügung stehst. Du stehst da, Subhanallah, Subhanallah. Steht der islamischen Umma? Nein, überhaupt nicht. Allah muss sagen. Oder wenn jemand kommt und sagt, ja, geh die Rechte studieren, Jura, damit du morgen ein Anwalt bist oder ein Rechtsanwalt bist oder ein Richter selbst in einem Kafirstaat und dadurch kannst du den Muslimen helfen. Du bist aus dem Islam rausgekommen, wie willst du den Muslimen helfen? Hilf dir doch selber. Weil ein Richter kannst du nicht werden. Außer, wenn du sagt, ich akzeptiere dieses Gesetz. Ich akzeptiere dieses Gesetz. Ich akzeptiere es und respektiere es und ich sehe es als ein gerechtes Gesetz. Nur dann kannst du ein Richter werden. Ja? Wenn du das aber machst, wurdest aber nicht gezwungen. Was ist dann mit dir? Du bist aus dem Islam rausgetreten. Wenn aber jemand zu dir kommt und sagt, sag jetzt sofort, dass dieses Gesetz gut ist und du akzeptierst es und respektierst es und du siehst es als Wahrheit und Gerechtigkeit und du weißt, der Schwachkopf wird hart drücken, du sagst, ja, okay, du hast recht. Ja? Aber wenn er dich lässt, machst du sofort Tauba und sagst dich los von dem, was du gesagt hast. Ja? Und gehst deinen Weg weiter, den du vorher gegangen bist. Und das ist der Islam. Ja? Aber wenn du darauf bleibst, ja, auch wenn er dich vorhin gezwungen hat, gilt das nicht als Zwang. Es gilt nicht als Zwang, weil du konntest wegrennen, bist aber nicht. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Deswegen nervt diese Religion. Ja? Wenn du sagst, meine Zeit ist vorbei, gut, deine Zeit ist vorbei, unterstütze den, der lernt. Ja? Deine Zeit ist vorbei, du bist schon zu alt geworden, Allah hat viele Kinder, musst dich selber um die Kinder kümmern. Gut, dann ja? Sei nicht so, wie deine Eltern waren. Versuch deine Kinder zu organisieren, dass sie die Religion lernen. Ja? Oder du unterstützt andere Studenten finanziell, dass du sie unterstützt, damit sie es leichter haben, die Religion zu erlernen, damit sie dann zurückkommen und den Kuffar und den Muslimen die Religion beibringen können. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ilm, das ist das, was wirklich zählt, la haula wa la quwwata illa billah. Ja? Und ein Muslim muss Ilm lieben, auch wenn er ihn nicht hat. Ja? Ich liebe Ilm sehr, obwohl ich ihn nicht habe. Aber ich liebe ihn trotzdem. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Das ist sehr wichtig. Ja? Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La haula wa la quwwata illa billah. Die nächste Fatwa ist von Suleiman ibn Abdullah und er sagt: لقد بالغ النبي صلى الله عليه وسلم وحذر وأنذر وأبدى وأعاد وخص وأمن في حماية الحنفية السمحة وهي حنفية في التوحيد سمحة في العمل. Der Prophet hat alles von sich gegeben. Er hat alle seine Kräfte eingesetzt. Er hat die Leute gewarnt und hat ihnen erzählt und so weiter und so weiter. Ja? All das hat er warum gemacht? Um die Religion zu verteidigen. Ja? Die Religion zu verteidigen. Und hier, yani, Hanafiyyat al-Samha, die leichte monotheistische Religion. Die leichte monotheistische, das war die Aufgabe des Propheten zu nennen. Den Leuten die leichte monotheistische Religion zu erklären. Monotheistisch, wenn wir sagen, dann meinen wir was damit? Wenn wir sagen monotheistisch, dann meinen wir damit den Tawhid. Und wenn wir sagen leicht, dann meinen wir damit was? Al-Amr, die Taten, die äußerlichen Taten, die wir sehen. Ja? Und die sind wirklich leicht. Ist das Gebet schwer? Ja? Das Gebet ist ganz leicht. Ja? Das Gebet dauert 10 Minuten, 15 Minuten, mehr, weniger. Ja? Aber dein Bodybuilding-Training dauert mindestens eine Stunde. Wenn du unter einer Stunde trainierst, das ist kein Training. Oder nicht? Ja? Und das ist ziemlich schwer. Ja? Subhanallah. Der Shaitan hat es den Leuten leicht gemacht. Was ist jetzt leichter? Islam zu lernen, Koran und Hadith und die Regeln der Scharia, ist das leichter zu lernen als die ganzen mathematischen und physischen Formeln? Wallahi, Mathematik und Physik und Medizin und diese ganzen Sachen sind viel schwerer als Koran und Sunna. Aber den Leuten, die lernen trotzdem das, was schwer ist und lassen das, was leicht ist. Ja? Warum machen sie das? Anstatt dass sie das nehmen, was leicht ist, Koran und Sunna, das lernst du. Ja? Und wenn du das danach handelst, ist es genauso leicht. Und dann bekommst du Belohnung in dieser und in der nächsten Welt. Ja? Aber du wendest dich von Koran und Sunna ab und lernst diese Dunya, welche Sachen, damit du reich wirst. Aber du wirst niemals reich werden. Niemals. Es ist unmöglich, dass du reich wirst. Du wirst vielleicht eine Million haben, aber du wirst trotzdem nichts. Du bist ein Opfer. in dieser Dunya. Wallahi, Opfer der Dunya. Wallahi, ich kenne so viele Brüder. Die haben nichts. Die haben nichts. Aber in Wirklichkeit haben sie alles. Wallahi. Er ist immer gut drauf. Er ist halas. Er wartet. Er bereitet sich vor für sein Treffen. Treffen mit wem? Mit seinem Herrscher Tebarek Ta'ala. Dafür bereitet er sich vor. Das sind seine Sorgen. Subhanallah. La haula wa la quwwata illa billah. Wallahi, ich habe Leute gesehen. Ich kann mich erinnern. Einmal, ich komme, es war Iftar in Harem. Iftar zu Ramadan in Mekka oder in Medina war. Iftar ist jeden Tag. Die Moschee ist voll. Und ich komme, dort war irgendeine Sofra, die Leute erzählen, ich komm zu uns, komm, mach bei uns Iftar. Und du setzt dich einfach dorthin. Ja? Und neben mir war ein Bruder aus Afrika. Ich glaube, er war Sudanese. Ja? Aus seiner Art und Weise, wie er den Buchstaben Jim ausgesprochen hat, die sagen Jim, Jim. Ja? Jim. Nicht Jim wie die Ägypter und auch nicht Jim wie die anderen, wie Jim wie die Algerier oder Marokkaner, Jim. Ja? Sondern sie sagen Jim, Jim. Ja? Immerhin. Er war auch schwarz und so, man hat gesehen, er ist ein Bruder aus Sudan. Er hat eine Schüssel genommen, dann hat er ihm so ein teigförmiges Zeug reingegeben, dann hat er das mit irgendwas, mit irgendeiner Soße drüber, also begossen. Ja? Dieses Essen hatte seinen Namen, das ist eine Spezialität in Sudan. Ich wusste aber das nicht. Also ich hab mir den Namen nicht gemerkt. Ja? Esch? Wie? Fufu? Auf jeden Fall, dieses Gericht hat er mit den Händen gegessen. Ach, als ich ihn gesehen habe, wie er ist. Dieses Essen, wahrscheinlich, du brauchst 2 Euro, um das Gericht fertig zu haben. Ja. Die Leute essen, mashallah, die sind alle so gut gelaunt. Allahu Akbar. Nimm dieses Essen irgend so einem großkotzigen Dreckskafir und sage, niemals. Er ist nicht zufrieden, mit nichts ist er zufrieden. Bring ihn in ein anderes Gericht, er ist trotzdem nicht zufrieden. Wie oft hast du einen Kafir gehört, dass er Brot schimpft? Wie oft hast du ihn gehört? Das ist so, das ist, wie oft hast du einen Kafir? Er schimpft alles. Das, was er trinkt, das, was er isst, sogar das Wetter. Regen, und dann schimpft er. Oh, Sonne, und dann schimpft er. Oh, es ist so heiß, und dann schimpft er. Oh, Schnee. Kalt, er schimpft. Er ist nie zufrieden. Er ist immer, er trinkt Kaffee, ist das, er muss schimpfen. Ja? Er trinkt, er muss schimpfen, kalt. Sei ein Kaffee. La haula wa la quwwata illa billah. Er ist mit nichts zufrieden. Und was bedeutet das? Das bedeutet, sein Opfer, er ist arm, er ist nichts. Aber ein Muslim, alhamdulillah, ist zufrieden. Was hat ihn das beigebracht? Seine Aqida, sein Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah alles, was? Allah macht alles perfekt, tabaraka wa ta'ala. Und in deinem Fall hat Allah subhanahu wa ta'ala die perfekte Entscheidung getroffen. Ja, du sagst, ja, aber mein Leben ist die Hölle. Allah hat dir das gegeben, was du verdienst. Und Allah verspricht dir. Allah verspricht. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? La yughayiru Allahu ma bi qawmin. Oder? Hatta yughayiru ma bi anfusihim. Ist das nicht so? Allah wird nicht die Lage eines Volkes verändern, bis sie sich selbst ändern. Du sagst, mein Leben ist Hölle und so, und ich will Muslim, ich glaube an Allah. Komm her. Reden wir zuerst darüber, was ist ein Muslim. Und dann wirst du, wenn du ehrlich bist, wenn du seriös bist, wirst du sagen, ich bin keiner. Ein Mann kommt zum Vortrag von Mohammed ibn Abdul Wahhab, ein Beduiner aus der Wüste. Diese Beduinen, wenn du sie fragen würdest, in der arabischen Wüste, wenn du sie fragen würdest, seid ihr Muslime? Die werden sagen, wir sind alle Muslime. In Wirklichkeit sind das Muschrikun. Sie haben Sachen von den Islam geerbt, aber alles hat sie verlernt. In der Zeit hat sich Schirk in ihren Glauben ist reingekommen und so weiter und so weiter. Er kommt und hört sich den Vortrag bei Mohammed ibn Wahhab, wenn er über Tauhid spricht und Schirk. Nach dem Vortrag, er steht auf und sagt, oh ihr Leute, ich bezeuge, dass wir in der Wüste, dass wir Kuffar sind. Nach dem, was ich jetzt hier höre. Und ich bezeuge, dass jeder Mutawa, also diese, die sich, so nennen, wir nennen die Beduinen, die Leute, Mutezimin, die sich an Islam halten, die nennen sie Mutawa. Ja? Gibt es bei euch auch? In Saudi-Arabien nennt man Mutawa einen, der also Bart hat oder Sunna praktiziert. Und er sagt, ich bezeuge, dass wir Kuffar sind. Ja? Und ich bezeuge, dass jeder von euch Mutawa Kafir ist, der uns nicht als Kuffar ansieht oder betrachtet. Und die Sachen sind klar. Allah ist ein Gott, Subhanahu wa ta'ala, der es verdient, angebetet zu werden. Nur er hat diese Eigenschaften. Wenn du das alles jemand anderen gibst, bist du kein Muslim. Du hast das wichtigste Konzept der Religion vertreten und kaputt gemacht. Wie kannst du dann ein Muslim sein? Ja? Genau wie bei den Christen. Bei den Christen, was ist das Wichtigste? Womit wirst du ein Christ? Was macht dich zu einem Christen? Wenn du getauft wurdest. Ja? Du kannst als Baby getauft werden. Und das ist das Sichere. Weil wenn man dich als Baby nicht taufen lässt, ja, und du stirbst, kommst du in die Hölle. Das ist der Glauben von Christen. Ja? Aber viele, die erst später, diese ganzen Junkies, Kriminelle, diese ganzen, er hat den Weg zu Gott gefunden. Aber Allah hat den Weg zu Iblis gefunden. Ja? Der Priester nimmt ihn, bringt ihn irgendwo auf einen Fluss, schnappt ihn, taucht ihn ins Wasser und sagt, Allah, du bist jetzt ein Christ. Ja? Du bist jetzt ein Gläubiger, du bist... Habt ihr das gesehen? Er hat jetzt sich so. Ja? Diese Tauchen, das sind 100 Leute, die stehen alle. Ja. Und der Priester stellt die Wasser bis da, nimmt sie, lutscht ins Wasser. Ja, aber der Nächste. Und weiter so. Du wurdest Christ, deine Sünden sind gewaschen. Ja? Wenn du stirbst, kommst du ins Paradies. Weil du hast mit dieser Taufe akzeptiert, dass Jesus sein Blut... genau, er hat sein Blut für dich gegeben. Also er hat sich selbst geopfert. Sein Vater hat ihn geopfert, damit du ins Paradies kommst. Frage den Christen, weißt du was davon? Ich höre zum ersten Mal davon und sage, dann bist du auch kein Christ. Du kommst in die Hölle. Nicht sowieso, auch wenn du einer bist, du kommst trotzdem in die Hölle. Ob Christ oder nicht Christ, du kommst in die Hölle. Ja? Der Professor hat mir gesagt, ja? La yadkhulu al-Jannah illa nafsu mu'mina. Ja? Das ist Allahs Entscheidung, dass ins Paradies nur ein Mu'min kommen kann, sonst nicht. Ja? Und Jesus a.s. und die, die ihm befolgt sind und seiner Akida, seinen Glauben befolgt sind, das waren keine Christen, das waren Muslime. Moses, Musa a.s., die Leute, die um ihn herum waren und die seinem Weg gefolgt sind, ja? Das waren Muslime. Alle Propheten waren Muslime. Keiner von denen war jemals ein Christ oder sonst irgendeine andere Religion außer Tawhid. Alle haben zum Tawhid gerufen. Alle waren Muwahidun. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. La hawla wa la quwwata illa billah. Ich habe gehofft, dass wir das fertig machen. Ist schon mal da? Ja. Schon längst? Ja. Wir lesen nur noch diese zwei Sachen. Die sind ganz leicht, ihr kennt sie. Aber dass wir diese Seite fertig haben, sonst wissen wir nicht, wo wir stehen geblieben sind. Ja, Ishaq im Rahiway, Rahim al-Atala sagt, Ajma' al-Muslimun, anna man sabba Allah, au Rasulahu, au dafa'a shay'an, mimma anzal Allah, innahu kafirun bidhalika wa in kana muqirran, bikulli ma anzal Allah. Ja, die Muslime sind sich einig, sagt Imam Ishaq im Rahiway, Rahim al-Atala, ja, von den ersten Generationen, ja, er sagt, die Muslime sind sich einig, dass derjenige, der Allah beleidigt, beschimpft, oder den Propheten, ja, oder Shay oder irgendwas von denen zurückweist oder ablehnt, was Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat, ja, er sagt, nein, das lehnen wir ab, das wollen wir nicht. Er verbietet es. Ja, dass so einer, er ist ein Ungläubiger geworden durch diese Sache, auch wenn er alles andere bestätigt, was Allah offenbart hat. Diese eine Sache sagt, nein, das will ich nicht, das akzeptieren wir nicht. Das dürfen wir nicht, das geht nicht so. Er ist ein Kafir geworden. Ja? Was? Die nächste ist von Mohammed ibn Sahnun. Von den Malikiyyah, rahimahullah ta'ala, er sagt, Ajma' al-Ulama, ala anna shatim al-Rasul kafirun, wa hukmuhu in der Imma qatlun, wa man shakka fi kufrihi kafir. Die islamischen Gelehrten sind sich einig, dass der den Propheten beleidigt, dass er ein Kafir ist. Und sein Rechtsurteil bei allen Imamen, bei allen vier Mezhebis, Kattel, er soll getötet werden, wo man schöcke für Kufi, die Käfer. Und der, der in seine Kufr zweifelt, er ist selber ein Kafir. Und die nächste Fetwa von Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahu ta'ala, man abghada shay'an mimma ja'a bihi Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, wa law amina bihi Käfer, wa man yattakada anna ba'di nasi yasawu al-khruj an shariati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fa huwa Käfer. Derjenige, der irgendwas hasst von dem, womit der Prophet sallallahu alayhi wa sallam gekommen ist, auch wenn er danach handelt, wenn er es hasst, er ist ein Kafir. Und wer denkt, dass es Menschen gibt, die nicht die Scharia des Propheten befolgen müssen, oder sie haben das Erlaubnis, die Scharia nicht zu befolgen, bestimmte Leute, der ist ein Ungläubiger. Aywa, das ist so viel. Die nächste Fetwa, wenn wir nicht lesen, inshallah, ta'ala. Auf jeden Fall. Dieser Sheikh am Ende sagt, ولا تنفع لأهل الأرض إلا ما دامت آثار الرسالة موجودة في ihm. Die Menschheit wird es auf dieser Welt nicht überleben können, إلا ما دامت آثار الرسالة موجودة في ihm. Außer solange es Teile der Offenbarung gibt, die den Propheten offenbart wurde. فإذا ذهبت آثار الرسالة من الأرض أقام الله القيامة. Wenn die Offenbarung und dieser Welt verschwindet, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala das jüngste Gericht geschehen lassen, der Barakat. Das jüngste Gericht wird nicht kommen, solange es Sunnah zu Rasulullah sallam gibt. Wenn die weg ist, wird das Yawm al-Qiyamah passieren. Aywa. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta.